Manchmal kommt es mir vor, andere haben mehr Komfort, haben Geld in der Tasche, da fühle ich mich wie eine Flasche. Ja, mein Nachbar hat's geschafft, hat das große Geschäft gemacht. Alles will ich, was er hat, mein Verlangen wird niemals satt. Alles fällt ihm in den Schoß, frag ich mich, wie geht das bloß? Bin doch wirklich nicht blöde, wieso ist mein Leben öde? Frauen lieben ihn sofort, er vernascht sie im Rekord. Alle Leute finden ihn toll, ganz besonders eindrucksvoll. Langsam reicht es mir jetzt, so viel Gutes, das ätzt. So ein Mensch um die Ecke, den bring ich schnell zur Strecke. Vor der Tür bei dem Nachbarn hab ich ihn dann verwarnt. Hier geht's um meine Beschwerden, da gibt's etwas zu klären. Er lacht mich einfach aus, da kommt meine Wut raus. Doch er lacht immer weiter, er wird sehen, gleich schreit er. So, Herr Nachbar, jetzt ist mal Schluss mit sentimental. Mit Geduld ist's vorbei, es ist Zeit für Bye-Bye. In der Hand hab ich den Hammer, das gibt kräftig Gejammer. Nochmal saust der Herr nieder, nicht mehr lachen wird er wieder. Überall hin läuft das Blut, es löscht meine heiße Glut. Er wird nie mehr etwas sagen, denn ich hab ihn erschlagen. Jetzt kommen alle gelaufen, wollen sehen den Trümmerhaufen. Es scheint, sie jubeln mir zu, jetzt bin ich der Star, juhu. Gleich kommt auch die Limousine, bringt mich weg, was ich verdiene. Grüne Männer überall, jetzt krieg ich nen Lachanfall. Weiter geht's zum Palast, hier werd ich für immer Gast. Alle liegen mir zu Füßen, ja, so schön ist es zu büßen. Auch mein Neid ist vorbei, alles ist mir einerlei.